Kundgabe 4442. Empfangen durch Bertha Dodde am 25.09.1948. Gottes Segen und Schutz den Mitarbeitern. Ihr habt mir eure Mitarbeit versprochen, und so ihr diese nun leistet, will ich euch segnen. Und ich will euch die innere Überzeugung gewinnen lassen, dass ihr einer gerechten Sache dienet. Ich will euch auch verstandesmäßig das erkennen lassen, was ihr als reine Wahrheit empfanget von mir und weiterleiten sollet. Ich will also, dass ihr mich selbst erkennet in dem Wort, dass ihr in euch vernehmet gedanklich durch meinen Geist diktiert. Ihr sollt so überzeugt sein davon, dass ich selbst zu euch rede, dass ihr ohne Zweifel die Mitmenschen belehren könnet und dass euch kein Einwand durch Gegenreden, dass ich selbst der Urheber bin, erschüttern kann. Ich will meinen Dienern ihr Amt leicht machen. Ich will, dass sie freudig arbeiten für mich, dass sie den Wert geistiger Gabe erkennen, die ihnen von oben geboten wird, als außergewöhnliche Gnade. Und so sie überzeugten Glaubens sind, treten sie auch voller Eifer für die Wahrheit ein. Und dann wird ihre Arbeit gesegnet sein, sie wird nicht ohne Erfolg bleiben. Es werden irrende Seelen gerettet, indem sie in die Wahrheit geleitet und mir zugeführt werden. Und wer euch anhöret, der höret mich an. Ich kann selbst zu den Menschen reden durch euren Mund. Was es bedeutet, Verbindung zu bekommen mit den Menschen, die mir noch fernstehen, die selbst niemals in Verbindung mit mir treten können durch ihre Lieblosigkeit, die meine Nähe ausschließet. Das werdet ihr dereinst erkennen. Denn unzählige Seelen gingen verloren, weil sie selbst die Bindung mit mir nicht herstellen und dazu nicht gezwungen werden können. So ihr aber als Mittler tätig seid, ist ein Weg geschaffen, auf den Willen jener einzuwirken, und es besteht die Möglichkeit, Kraft von mir zu beziehen, die ihnen sonst nicht zugehen kann. Eure Mitarbeit ist daher so nötig und wird niemals von mir aus gehemmt oder verhindert werden. Ich werde euch viel mehr unterstützen in jeder Weise. Ich werde euch die reine Wahrheit so darbieten, dass es euch drängt, sie weiterzuleiten und eure Arbeit für euch zur Freude wird. Denn ich will euch nicht verlieren als Helfer und Diener. Ich will, dass ihr immer reger werdet, dass euch nur noch die Arbeit für mich und mein Reich befriedigt, dass sie euch zu erhöhter Tätigkeit antreibt und ihr keine Gelegenheit ungenützt lasset. Denn es ist die letzte Zeit, es ist die Zeit der Ernte, wo ich viele Schnitter benötige, auf dass alle Arbeit in meinem Weinberg getan ist, so der letzte Tag anbricht. Amen.